Unbekannte Täter haben heute früh den Vorstandssprecher der Deutschen Bank, Alfred Herrhaus, ermordet. Er ist mit einem dunkelblauen Anorak, einer dunkelblauen Mütze und einer dunklen Jogginghose bekleidet gewesen. Es gilt, unserer Polizei zu helfen. Wir sind selbst tief erregt. Mit der Druck und Körperwärme hört aus einer Konfusion eine Kernfusion. Statt hier zu lassen.